Halt und Orientierung wollen sie geben in einer Zeit, in der vieles aus den Fugen geraten ist. Die Initiatoren sprechen in ihrem zweiseitigen Papier von der Kraftquelle Leitkultur, von einem Fundament unseres Zusammenlebens. Dass CSU und CDU Sachsen damit kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit an die Öffentlichkeit gehen, ist kein Zufall. Der CSU-Bundestagsabgeordnete Johannes Singhammer, Vizepräsident des Parlaments, macht klar, Leitkultur umfasst natürlich eine gehörige Portion Patriotismus. Einen wertehaltigen Patriotismus, genau diesen wollen wir nämlich nicht Leuten überlassen, die dafür nicht geeignet sind. Zum Beispiel den Rechtspopulisten von der AfD. Das sagt Singhammer so zwar nicht, aber die Stoßrichtung des Papiers ist nicht zu übersehen. Die Deutungshoheit über das, was Deutschsein ausmacht, soll ganz offensichtlich nicht der Konkurrenz von rechts überlassen werden. Worauf es ankommt, so ist ein 10-Punkte-Katalog überschrieben, Bausteine, aus denen sich nach Ansicht der Konservativen aus Bayern und Sachsen die deutsche Leitkultur zusammensetzt. Christdemokrat Matthias Rösler, Präsident des Sächsischen Landtages, Mitunterzeichner. Das Wertefundament ist natürlich geprägt von Christentum, von Aufklärung, Trennung von Staat und Religion, die Gleichberechtigung von Mann und Frau und vielen anderen mehr und natürlich, wie selbstverständlich, auch die Geschichte und vor allen Dingen die Lehren, die wir gerade hier in Deutschland aus unserer Geschichte gezogen haben. Doch steht nicht all das schon in unserem Grundgesetz? Nach wirklichen Neuigkeiten sucht man vergeblich in diesem Leitkulturpapier. Dessen ist sich auch Markus Blume bewusst. Der Landtagsabgeordnete aus München erarbeitet für die CSU gerade ein neues Grundsatzprogramm. Er hält es für unerlässlich, einmal zu definieren, was uns zusammenhält. Neben der freiheitlichen demokratischen Grundordnung, wenn Sie so wollen, gibt es auch eine kulturelle Grundordnung. Über die haben wir vielleicht in den letzten Jahren zu wenig geredet, haben auch nicht deutlich gemacht, für was stehen wir, für welche Werte. Und da nehme ich auch die gesellschaftlichen Akteure wie Kirchen mit rein, zu wenig gesagt, was uns eigentlich selbst wichtig ist. Nur dann kann man es Menschen auch einfacher machen, sich zu integrieren. Ein Leitfaden für die Integration von Flüchtlingen? Von einer Einladung an die Zuwanderer sprechen die Initiatoren, von Sanktionen ist keine Rede. Ganz oben auf der Liste der Leitkulturbausteine sieht Johannes Singhammer die deutsche Sprache. Viele Bürger sehen sie in Gefahr, davon ist der CSU-Politiker überzeugt und fürchten, dass Deutsch als eine Restesprache der vielleicht zu kurz gekommenen ein Dasein fristet und deshalb ein klares Bekenntnis auch zur deutschen Sprache als die Basis der Verständigung im öffentlichen Leben. Eine Verständigung mit der CDU-Spitze über dieses Leitkulturpapier hat es allerdings nicht gegeben. Die Kanzlerin und Parteivorsitzende weiß von unserem Vorhaben, eingebunden wurde sie aber nicht, heißt es.